Dialog 3. Ich möchte um 16 Uhr in Berlin sein. Da können Sie den ICE um 9.32 Uhr nehmen. Dann sind Sie um 10.50 Uhr in Frankfurt. Da steigen Sie um. Um 11.06 Uhr geht es dann weiter über Kassel nach Berlin. Ankunft um 15.22 Uhr. Gibt es keine direkte Verbindung? Um die Zeit leider nicht.